Die Zentrale Staatsanwaltschaft der DVJK veröffentlichte am 12. Mai eine Erklärung mit folgendem Wortlaut: Wie bekannt hat das Ministerium für Staatsschutz der DVJK ein Terroristennetz verhaftet, das der US-amerikanische Geheimdienst CIA und der südkoreanische Nationale Nachrichtendienst NND heimlich in die DVJK eingeschleust hatten, um gegen das höchste Führungsgremium der Republik einen Staatsterror zu begehen. Die Straftat der USA und Südkoreas gegen die Führungsspitze der DVJK ist ein höchst boshaftes und gemeines, extrem hartes Verbrechen, das der Verschwörung für den Staatssystemumsturz, den Verrat an der Nation, den Verrat am Vaterland und dem Terror entspricht, die im Strafgesetz der Republik verankert sind. Um die Organisatoren, Teilnehmer und Helfer des extremen Staatsterroraktes, dessen Inhalt durch einen verhafteten Terroristen ans Licht kam, nach dem Gesetz der Republik hat zu bestrafen, erklärt die Zentrale Staatsanwaltschaft der DVJK folgendes. Erstens beginnt von jetzt an der Strafprozess gegen die Organisatoren, Teilnehmer und Helfer des höchst schweren Staatsterroraktes gegen unser Führungsgremium. Im Artikel 8 des Strafgesetzes der Republik steht: Dieses Gesetz gilt auch für den Ausländer, der außerhalb des Territoriums der Republik gegen die Republik gehandelt oder den Bürger der Republik verletzt hat. Die Organisatoren, Teilnehmer und Helfer des extrem schweren Terroraktes gegen unser Führungsgremium sind alle ungeachtet der Staatsangehörigkeit Gegenstand des Strafprozesses nach dem Strafgesetz der Republik. Laut dem Artikel 58 des Strafgesetzes der Republik verjähren die Verbrechen Verschwörung für den Staatssystemumsturz, Verrat an der Nation, Verrat an Vaterland und Terror strafrechtlich nicht. Zweitens verlangen wir von den entsprechenden Behörden, die Organisatoren, Teilnehmer und Helfer des extrem schweren Terroraktes gegen unser Führungsgremium unverzüglich zu verhaften und an unsere Republik zu überweisen. Im Artikel 21 des Strafgesetzes der Republik heißt es, der Rädelsführer und der Satellit der verbrecherischen Organisation werden aufgrund vom Artikel, der dem von der Organisation beabsichtigten Verbrechen entspricht, mit strafrechtlicher Verantwortung beladen und schwer bestraft. Der extrem schwere Staatsterrorakt gegen unser Führungsgremium ist ein organisiertes Delikt und die Organisatoren in der CIA und der ehemalige Chef des südkoreanischen NND Lee Byung-ho, der Teamchef der NND Han, der Agent des NND Cho Gi-chol und der Direktor der GmbH Nazca in Qingdao namens Ho Kwang-hae müssen nach dem Strafgesetz der Republik die härteste strafrechtliche Verantwortung tragen. Die CIA hat den Auftrag, über die Herstellung von radioaktiven und giftigen Substanzen für Terror, deren Nutzung durch die Internationale Konvention für das Verbot des Sprengstoff-Terroranschlages verboten sind, angenommen und bei der Herstellung mitgewirkt und kann sich daher von der Verantwortung des Rädelsführers des organisierten Deliktes nicht befreien. In der Klausel 4 Ablieferung des Verbrechers des Artikel 16 der UNO-Konvention über das Verbot des grenzüberschreitenden organisierten Verbrechens steht, falls ein betreffender Staat, der den Abschluss des Vertrages über die Ablieferung des Verbrechens für eine Bedingung für die Ablieferung hält, von einem anderen Staat, der keinen Vertrag über die Ablieferung des Verbrechens abgeschlossen hat, um die Ablieferung des Verbrechers gebeten wird, kann dieser Staat für das Verbrechen, auf das diese Klausel angewandt wird, die Konvention als juristische Grundlage für die Ablieferung betrachten. Der Artikel 2 der UNO-Konvention über das Verbot des grenzüberschreitenden organisierten Verbrechens bestimmt die Organisation aus mehr als drei Personen, die für ein Verbrechen in bestimmter Zeit miteinander zusammenarbeiten, als eine organisierte Verbrechergruppe und betont, dass diese Konvention auf das Verbrechen, das den internationalen Charakter trägt, angewandt wird. Die USA und Südkorea müssen die Organisatoren, Teilnehmer und Satelliten des extremen Staatsterrors gegen das höchste Führungsgremium der DVJK unverzüglich verhaften und sie der DVJK ausliefern. Die böswilligen Mörder, die wagemutig den extremen Staatsterror gegen das höchste Führungsgremium der DVJK begangen haben, werden nirgends in der Erde überleben. Die Zentrale Staatsanwaltschaft der DVJK wird die Organisatoren, Teilnehmer und Helfer des niederträchtigen Staatsterrorverbrechens bis zum letzten Mann vor Gericht stellen und im Namen der Republik unbarmherzig bestrafen.